Es war eine engagierte Rede von Angela Merkel in Davos. In einer knappen halben Stunde versuchte die Bundeskanzlerin, die Verbindungen zwischen den drängenden politischen Herausforderungen unserer Zeit aufzuzeigen. Ihre Kernbotschaft: Nationale Egoismen sind nicht die Lösung, sie sind das Problem. Wir sollten unsere nationalen Interessen jeweils so verstehen, dass wir die Interessen anderer mitdenken und daraus Win-Win-Situationen machen, die die Voraussetzung für multilaterales Handeln sind, sagte Merkel und widersprach damit dem US-amerikanischen Außenminister Pompeo, der gestern in einer Videoschalte die Meinung vertreten hatte, jeder Staat müsse zuerst seine eigenen Interessen vertreten. Einer Mein-Land-zuerst-Politik erteilte Merkel heute eine Absage. Und wenn ich sehe, wie heute oft gesagt wird, dass der Kompromiss etwas nicht zu akzeptieren ist, etwas Schlechtes ist, etwas Negatives ist, dann will ich hier ausdrücklich sagen, eine globale Architektur wird nur funktionieren, wenn wir insgesamt fähig zum Kompromiss sind. Und um solche Kompromisse auszuhandeln, so die Bundeskanzlerin weiter, brauche es zwingend die vorhandenen internationalen Organisationen. Diese hätten viele Lichtblicke hervorgebracht, wie die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen oder auch den Migrationspakt. Aber schon an diesen beiden Dingen hat sich gezeigt, wie die internationale Ordnung im Augenblick unter Druck gerät, wie sie angezweifelt wird. Die Zweifel resultierten auch daraus, dass sich internationale Organisationen nur sehr schwer reformieren ließen. Längst spiegelten sie nicht mehr die aktuellen Kräfteverhältnisse wider. Eine Erneuerung hält Merkel für dringend notwendig, denn nur so ließen sich für große Herausforderungen auch gemeinsame Lösungen finden. Es brauche unter anderem Regeln für einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten sowie ethische Leitplanken für künstliche Intelligenz und die Gentechnik. Doch wenn Deutschland eine Führungsrolle, etwa bei der Reform der Welthandelsorganisation, spielen wolle, müsse das Land auch wirtschaftlich stark sein, so Merkel. International Fußabdrücke wird man nur hinterlassen, wenn man auch wirtschaftlich mithalten kann, wenn man in der Lage ist, die Probleme nicht nur zu analysieren und anderen moralische Hinweise zu geben, sondern aus eigener Erfahrung zu sprechen. Und da hat Deutschland laut der Bundeskanzlerin seine Hausaufgaben noch längst nicht erledigt. In ihrer Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos nannte sie in diesem Zusammenhang drei Schlagworte: den demografischen Wandel, die Digitalisierung und die Energiewende. Ich bin zutiefst überzeugt, und es wird ja von Jahr zu Jahr im Grunde erkennbar, dass die Klimaveränderung für uns, für die gesamte Welt eine Riesenbedeutung hat. Doch das bedeutet für die CDU-Politikerin nicht, dass man nun gleichzeitig auf Atomenergie, Kohle und Erdgas verzichten könne. Das würde sozusagen unsere Wettbewerber auf der Welt vielleicht freuen, aber so weit wollte ich mit meinem Multilateralismus nicht gehen, sagte Merkel mit einem Schmunzeln.